Nonne Sophia rennt aus der Tiefe des Gartens schreiend in die Laube. Jetzt nicht mehr in der Kutte, sondern in einem gewöhnlichen Straßenkleid, ähnlich der Käthe. Sehr laut und schnell, noch bevor die Luthers ihr sagen können, dass immerhin ein König zu Besuch ist, sie also stört. Herr Doktor, nur Sie können noch helfen. Die wollen 3 Frauen verbrennen, auch einen Mann. Sollen Verhexte sein. 2 kenne ich selber, sind keine Hexen. Die Verbrenner sind verrückt. Wer hat dich in den Garten gelassen, Sophie? Du stehst vor dem König von Dänemark. Verzeihung, Eure königliche Majestät. Ist ja wichtiger, als was wir besprechen. Wen will man verbrennen? Woher weißt du das? Entschuldigen, Majestät. Noch ist Zeit, dass Herr Doktor eingreifen. Erst nächste Woche Donnerstag soll das Verhör, das Peinliche, beginnen. Wenn erst nächste Woche. Woher will sie dann schon wissen, dass diese Frauen Hexen sein sollen? Weil's die ganze Stadt spricht. Ein jeder spricht das. Denn was alle sagen, wurde tatsächlich nicht nur als Norm geheiligt, sondern allein schon deshalb, was natürlich völlig absurd ist, weil es seit Jelinek der Consensus Omnium Populorum ist, also faktisch und wahr. Wer sind diese Frauen? Weiß nur 2, Witfrau Holzapfel und die Lorgerberfrau Katharin Töhle. Ja, was meint sie denn, junge Frau, was Herr Doktor gegen die mutmaßliche Verbrennung tun könnte? Die wird, das weiß sie doch, von weltlichen Gerichten angeordnet, nicht von der Kirche, für die Herr Doktor spricht. Genau. Und haftbar bin ich auch nur für das, was die Kirche tut, an Gutem und Schlechtem. Herr Professor Luther, wollt ihr als der berühmteste auf der Welt neben dem Kaiser untätig zugucken, dass im Städtchen, in dem auch ihr residiert, angesehen wie kein zweiter Mensch auf Erden, Unschuldige auf den Scheiterhaufen kommen? Wenn's wahr ist, doch niemand glaubt's, der diese Leute kennt, die hätten wen vergiftet. Wieso dann mit Hexenhilfe? Wer braucht Hexen? Und wo kriegt man eine Hexe her, will man wen vergiften? Und schließlich ist ja auch Gift nicht in jedem Laden zu kaufen. Alles noch gar nicht erwiesen. Ich weiß wenigstens von 3, die sind zu einem Giftmord so unfähig wie wir 3. Cranach tritt ein, verbeugt sich sehr tief vor dem König, was den geniert, sodass er ihn eilig mit beiden Händen aufhebt. Sophia spürt, dass sie hier nichts mehr ausrichten kann. Hofknicks, der nicht beachtet wird, und ab. Die Zufriedenheit des Menschen fängt an, wenn er sich ein wenig überfordert fühlt. Endlich, Meister, sehe ich nun den meistgerühmten, den einzigen deutschen Maler neben Dürer, den jeder kennt. Sie sind in aller Länder Mund. Keineswegs nur in Reformierten. Haben auch Sie davon gehört, Meister Cranach, dass die in Rom etwas kreieren, was Sie, wenn ich richtig hörte, Renaissance nennen? Renaissance, das hieße wörtlich Wiedergeburt. Von was denn? Von wem denn? Nichts gesehen und gehört davon, als ich in Rom war. Die verdammte Theologie hat mich blindblöd für alles andere gemacht. Na, das macht jeder Beruf, nicht nur die Theologie. Wie sagten Sie, blindblöd? Ist keinem vorzuwerfen, lieber Doktor, weil jeder Beruf jeden überfordert. Ich sehe doch auch vor lauter Regieren meine Regierten nicht mehr. Betrifft sogar uns Hausfrauen. Ich kann ja auch vor lauter Haushalt kein Buch mehr lesen. Ja, die Zufriedenheit des Menschen fängt an, wenn er sich ein wenig überfordert fühlt. So ist das eben, wer arbeiten muss, merke es täglich auch an mir, der lebt an Geist und Kunst vorbei, gesetzt den Fall, er hat sich überhaupt je für die interessiert. Ja, wenn Renaissance Wiedergeburt heißt, dann hoffentlich nicht nur des Geistes, sondern vor allem der Kunst, der Untergegangenen aus Rom und Athen. Ich habe fast noch nie von denen auch nur Überbleibsel zu sehen gekriegt. Kein Wunder, Majestät. Denn die Christen haben doch die antike Kunst kaputtgeschlagen, bevor sie die beerdigten. Wahr, ja. Gründer, fürchte, das liegt in der Natur, fangen nie an, bevor sie was vorhanden erst einmal vernichten, reinen Tisch machen. So wird es immer genannt, schauerlich. Christen waren in ihrer Frühzeit Proleten. Allein in Rom, so hat man mir dort erzählt, sogar mit Stolz erzählt, haben sie über 130 Reiterstandbilder der Antike demoliert. Aus welchem Grund denn das, um Gottes Willen? Weil diese Herrscher und Feldherren die Schuld hatten, Schuld, versteht sich, in Anführungsstrichen, noch an unchristliche Götter geglaubt zu haben. Und folglich ungetauft gestorben sind. Man kann Martin nicht genug zitieren. Nicht nur jeder Einzelne ist anders albern, auch jede Epoche. War immer so. Fürchte, auch wir sind so und ebenso unfähig zu merken, wo wir heute fanatisch sind. Albern ist ein viel zu beschönigendes Wort. Richtig. Nicht nur albern, sondern böse. Menschen und Zeiten. So kommen auch Bilderstürmer kontinuierlich wieder und wissen nie, was sie tun. Wüssten Menschen das, machten sie dann Neues? Majestät, darf ich mir erlauben, Ihnen mein neuestes Lied mitzugeben, erst vorgestern geschrieben? Gerne, bitte, lesen Sie doch vor. Man geniert sich schon, Gedichte zu machen, sie selber aber auch noch vorzulesen. Wollte es noch gar nicht herzeigen, bevor ich auch die Musik dazu gemacht habe. Na, gib's her, ich lese es vor. Zu lang. Nur den Titel. Eine feste Burg ist unser Gott. Gedichte liest man besser allein. Zum Singen habe ich die Musik noch nicht gemacht. Wollte es Euer Majestät nur mitgeben, in großer Dankbarkeit, da Ihr Majestät mir soeben wieder Zuflucht anbieten, wenn noch nötig. Weiß man doch nie, Herr Doktor, ob wieder nötig. Wer hätte mir an der Wiege gesungen, dass auch ich auf der sogenannten Höhe des Lebens von Thron, von Burgen und Volk vertrieben würde? Finde ich höchst dichterisch diese Metapher, Gott, eine feste Burg. Wie jung waren Sie, als Sie anfingen zu dichten? In der Pubertät, wie jeder, der schreibt oder malt. Aber so jung darf man das noch niemandem eingestehen, ohne sich lächerlich zu machen. Bin sicher, mein Vater wäre am Schlaganfall verendet, hätte er geahnt, dass ich Gedichte für Arbeit halte. Niemand nimmt Poesie eines Anfängers ernst, wenn auch immerhin ernster als den, der welche macht. Nach meinem Vater sollte ich doch Jura studieren. Dass ich ins Kloster ging, brachte ihn vor Ekel fast um. Ich bin erschreckt, Professor, sogar sehr, was Sie da über die Poeten sagen. Als Junge liebte ich sie, doch dann, als Herrscher, habe ich die Kunst nicht einmal ignoriert, sondern total vergessen. Weiß aber doch, es ist die Pflicht der Könige, Maler, Bildhauer, Dichter, Musiker zu besolden, keineswegs nur Architekten. Ja, die Sicherheit der Throne ist auf Poesie gegründet. Habe ich irgendwo geklaut. Weiß nicht mehr, wo. Was wüssten wir noch von Augustus, hätte der nicht dem Vergil die Aeneis finanziert? Ich will das nachholen. So wahr mir Gott helfe, meinen Thron zurückzugewinnen, werde dann vielen Künstlern Mäzenas sein. Höre, Majestät, mit Dankbarkeit so sprechen, denn auch ich, wie jeder meinesgleichen, wo wären wir eigentlich, ernährten uns nicht die Fürsten? Ohne ein Bündnis mit der Macht, finanzieller oder politischer, ist jeder Künstler rettungslos verloren. Denn Bürger geben uns keine Aufträge. Sogar dann nicht, wenn sie sehr reich sind. Und Kaufleute haben keinen Instinkt für Künste. Auch nie eine Sehnsucht danach, sondern Interesse allein an Geld und Grund und Boden. Und Fürsten zu selten einen Nerv für Geld, was man von jung auf hat, achtet man nicht. Von Machthabern, die keiner beschrieb oder malte, für die niemand baute, weiß niemand mehr. Wer herrscht, sollte instinktiv wissen, die Sicherheit der Throne ist auf Poesie gegründet. Ohne Kunst keine Kunde. So hoffe ich auch, der Fürst, der mich entführte, auf Wartburg in Sicherheit zu bringen, Friedrich der Weise, bleibt im Gedächtnis, solange noch Deutsch gelesen wird. Endlich sei hier festgehalten, Luther nur einen Übersetzer zu nennen, heißt seine Hauptleistung, die Bibel zu einem auch deutschen Buch zu machen. Stark reduzieren, denn er hat doch Deutsch als Sprache überhaupt noch nicht vorgefunden, sondern sie erst schaffen müssen. wollte er die Bibel für Deutsche lesbar machen. Machten als Grundlage ihrer Kultur, was er natürlich nicht als Gelehrter konnte, sondern nur als der sehr große Dichter, der er war, ohne das im Geringsten zu ahnen. Auch nur annähernd so schöpferisch wie Luther war keiner vor und nach ihm. Jedenfalls kein Deutschsprechender. Europäer versichern, dass Luthers Tat in keinem anderen Land zuvor auch nur versucht worden ist. Sie hat als Vorbild und Vorlage länderübergreifend gewirkt und somit bewirkt, dass auch alle anderen Europäer erstmal ihre Sprache an der Bibel praktizierten. Majestät, darf ich jetzt um diese hohe Ehre? Ja, es wird Zeit, denn bei Tageslicht sollen ja Majestät meine Farben sehen können. Natürlich, Meister, also auf zu Ihnen. Sehr begierig nach Ihren Gemälden, denn ich kenne ja bisher nur 5 oder 7 Drucke. Nichts in Farbe. Der Doktor meinte, Ihre Drucke, Herr Cranach, seien die im ganzen Lande meist verbreiteten. Kaum. Bin überzeugt, Dürer aus Nürnberg wird viel mehr gekauft als meine Sachen. Kann auch mehr als ich und kommt mit den Leuten mit Tier- und Pflanzenbildern sehr entgegen. Dürer ist tatsächlich populär. Ich war das nie vor meinen Lutherbildern. Contessa von Bora, wenn mein Geldjude bei Meister Cranach die 500 Bibeln abholen kommt, dann bringt er auch für Professor Luther und Sie ein paar Dukaten. Ich schütze nicht vor, Euer Majestät finanzielle Hilfe, ja, Rettung nicht brauchen zu können. Im Gegenteil, nur zu gern. Meine Vorlesungen bringen uns zwar mehr Geld ein als die Predigten, doch der Geist, das muss man leider verallgemeinern, wird in deutschen Landen stets weniger gut honoriert als Viehzucht oder Handwerk. Am wenigsten hier in Wittenberg, einem kulturlosen Kaff, wie jedes eins ist, wo nicht Fürsten herrschen, sondern Bürger. Ja, Martin hat leider nur zu Recht, Majestät. Auch ich muss hier weg. Hoffe sehr auf einen Ruf an den Fürstenhof in Weimar. Es wird nicht nur in deutschen Landen so sein. Provinzstädte verdorfen, sprich verblöden, umso mehr, je kleiner sie sind. Ja, Pferde brauchen Scheuklappen. Menschen haben die von Natur. Danke für Ihre Gastfreundschaft. Auf Wiedersehen sagen wäre ziemlich vermessen. Ich bin ja nicht einmal gewiss, ob ich Dänemark wiedersehe, das mir immerhin vor wenigen Monaten noch gehörte. Wir werden beten für Eure Majestät Kampf und Rückkehr auf den angestammten Thron. Versteht sich, Majestät. Gott Christian schütze Sie. Christian mit Cranach ab. Mit des Geschickes Mächten ist kein ew'ger Bund zu flechten.